Erster Jakob wohnte im Land Kanaan. Sein Vater wohnte dort auch. Zweiter, das ist die Geschichte von Jakob. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete Schafe mit seinen Brüdern. Josef erzählte seinem Vater, wenn seine Brüder etwas Schlechtes taten. Dritter, Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne. Josef war ein Kind, als Jakob schon alt war. Jakob machte ihm ein besonderes Kleid. Vierter, die Brüder sahen, der Vater liebte Josef mehr. Darum hassten sie Josef. Sie sprachen nicht freundlich mit ihm. Fünfter, eines Tages hatte Josef einen Traum. Er erzählte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Sechster, er sagte zu ihnen, hört zu. Ich hatte einen Traum. Siebter, wir waren auf dem Feld. Wir banden Getreidebündel. Mein Bündel stand aufrecht. Eure Bündel standen ringsherum. Sie verbeugten sich vor meinem Bündel. Achter, seine Brüder sagten, willst du unser König sein? Willst du über uns herrschen? Sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und Worte. Neunter, dann hatte Josef noch einen Traum. Er erzählte ihn seinen Brüdern. Er sagte, ich hatte einen Traum. Die Sonne, der Mond und 11 Sterne verbeugten sich vor mir. Zehnter, er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Sein Vater schimpfte ihn. Er sagte, was ist das für ein Traum? Sollen ich, deine Mutter und deine Brüder uns vor dir verbeugen? Elfter, seine Brüder waren eifersüchtig. Aber sein Vater dachte über die Träume nach. Zwölfter, eines Tages gingen die Brüder weg. Sie wollten die Schafe des Vaters bei sich im Hüten. Dreizehnter, Jakob sagte zu Josef, deine Brüder sind bei sich im. Ich schicke dich zu ihnen. Josef sagte, ja, ich gehe. 14. Jakob sagte, geh und sieh nach den Brüdern und den Schafen. Bring mir Nachricht. Jakob schickte ihn von Hebron. Josef kam nach Sichem. 15. Ein Mann traf Josef auf dem Feld. Josef suchte seine Brüder. Der Mann fragte, was suchst du? 16. Josef antwortete, ich suche meine Brüder. Sag mir, wo sie die Schafe hüten. 17. Der Mann sagte, sie sind nicht mehr hier. Ich hörte sie sagen, wir gehen nach Dothan. Josef ging nach Dothan. Dort fand er seine Brüder. 18. Die Brüder sahen Josef von Weitem. Bevor er kam, planten sie etwas Böses. Sie wollten ihn töten. 19. Sie riefen zueinander, da kommt der Träumer. 20. Sie sagten, kommt, wir töten ihn. Wir werfen ihn in eine leere Grube. Wir sagen, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann sehen wir, was aus seinen Träumen wird. 21. Ruben hörte das. Er wollte Josef retten. Er sagte, nein, wir töten ihn nicht. 22. Ruben sagte, vergießt kein Blut. Werft ihn in diese Grube. Aber tut ihm nichts an. Ruben wollte Josef retten. Er wollte ihn zum Vater zurückbringen. 23. Josef kam zu seinen Brüdern. Sie zogen ihm sein schönes Kleid aus. Es war das lange Kleid, das er trug. 24. Sie nahmen ihn. Sie warfen ihn in eine Grube. Die Grube war leer. Es war kein Wasser darin. 25. Sie setzten sich hin, um zu essen. Sie sahen eine Gruppe von Händlern. Es waren Ismaeliter aus Gilead. Ihre Kamele trugen Gewürze und Öl. Sie reisten nach Ägypten. 26. Juda sagte zu seinen Brüdern, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten? Und wir verstecken den Mord? 27. Kommt, wir verkaufen ihn an die Händler. Wir tun ihm nichts an. Er ist unser Bruder. Die Brüder stimmten zu. 28. Händler aus Midian kamen vorbei. Sie zogen Josef aus der Grube. Sie verkauften Josef an die Ismaeliter. Sie bekamen 20 Silberstücke. Die Händler brachten Josef nach Ägypten. 29. Ruben kam zurück zur Grube. Josef war nicht mehr da. Ruben war sehr traurig. Er zerriss seine Kleider. 30. Er ging zu seinen Brüdern zurück. Er rief, der Junge ist weg. Was soll ich jetzt tun? 31. Dann nahmen sie Josefs Kleid. Sie töteten eine Ziege. Sie tauchten das Kleid in das Blut. 32. Sie schickten das Kleid zum Vater. Sie sagten, wir haben das gefunden. Ist das Kleid deines Sohnes? 33. Der Vater sah das Kleid genau an. Er schrie, das ist das Kleid meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. 34. Jakob zerriss seine Kleider. Er zog ein Trauerkleid an. Er trauerte lange Zeit um seinen Sohn. 35. Alle seine Söhne und Töchter wollten ihn trösten. Aber Jakob wollte keinen Trost. Er sagte, ich werde traurig sterben. Ich gehe zu meinem Sohn in den Tod. Sein Vater weinte sehr. 36. Die Händler verkauften Josef in Ägypten. Sie verkauften ihn an Potiphar. Potiphar war ein wichtiger Mann beim König. Er war der Chef der Wachen.